Das sind die aktuellen Themen. Themenabende zur Schwangerschaft, Feuerwehreinsatz in Stolzenau und erneut Zählbares für Schamerloh. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Morgen findet eine öffentliche Sitzung des Wirtschafts- und Marketingausschusses im Ratssaal Marktplatz 1 statt. Beginn ist um 15 Uhr. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Leitbildentwicklung Nienburg. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Das Familienservicebüro des Landkreises Nienburg möchte werdenden Eltern mit einem Informationsabend zum Thema Schwangerschaft und Geburt begrüßen. Morgen wird hierzu um 19 Uhr in das Nienburger Krankenhaus eingeladen. Im Fokus stehe dabei die Vorbereitung auf den großen Tag, so Lutz Sommerfeld vom FSB. Der Chefarzt der Gynäkologie, Dr. Alemi, wird natürlich über die Schwangerschaft und die Geburt und Vor- und Nachsorge berichten. Es werden Kinderkrankenschwestern zu Wort kommen und ihre Tätigkeitsfelder erklären. Die Elterngeldstelle des Landkreises ist dabei und gibt Informationen. Und zu guter Letzt auch noch einmal das Familienservicebüro wird dort die Arbeit im Hinblick auf die Unterstützung der jungen Familien darstellen. Zur Alarmierung der Feuerwehr kam es kürzlich im Rubensweg in Stolzenau. Die Bewohner bemerkten starken Rauch aus dem Keller. Die Einsatzkräfte stellten die Heizungsanlage ab und machten das Gebäude unter Zuhilfenahme eines Hochdrucklüfters wieder rauchfrei. Verletzt wurde niemand. Schaden ist nicht entstanden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Damen der SG Schamerloh fahren in der Fußball-Oberliga erneut einen Punkt ein. Gegen den Abstiegskonkurrenten Acosta stand es trotz zweimaligem Rückstand nach 90 Minuten 2:2. Wettbewerbsübergreifend ist die SG nun seit 3 Spielen ungeschlagen. Trainer Andreas Lorin. Wenn man die ersten Spiele sieht, alles so knappe Dinge, aber wir kommen so langsam ins Rollen, dass auch die Punkte einfahren. Und das ist natürlich wichtig auch fürs Gemüt, dass man auch mal Punkte einfährt und dass man, uns fehlt jetzt nur noch in der Serie jetzt so ein 3-Punkte-Sieg. In der Oberliga bleibt Schamerloh auf dem 11. und somit einem Abstiegsplatz stehen. Der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt aktuell 6 Punkte. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.